Verwirrt und zerschlagen fand ich mich wieder. Das weiße Licht des Korridors spiegelt den blanken Boden. Ich war nicht bei den Unsterblichen, noch nicht. Ich war noch immer im Diesseits der Rätsel, der Leiden, der Steppenwölfe, der qualvollen Verwicklungen. Kein guter Ort, kein erträglicher Aufenthalt. Dem musste ein Ende gemacht werden. Im großen Wandspiegel stand Harry mir gegenüber. Er sah nicht gut aus. Er sah nicht viel anders aus, als in jener Nacht an dem Professorenbesuch und dem Ball im Schwarzen Adler ausgesehen hatte. Aber das lag weit zurück, Jahre, Jahrhunderte. Harry war älter geworden, hatte tanzen gelernt, hatte magische Theater besucht, hatte Mozart lachen gehört. Er hatte vor Tänzen, vor Frauen, vor Messern keine Angst mehr. Auch der mäßig Begabte, wenn er nur ein paar Jahrhunderte durchrannt hat, wird reif. Lange sah ich Harry im Spiegel an. Noch kannte ich ihn wohl. Noch immer glich er ein ganz klein wenig dem Harry von 15 Jahren, der an einem Märzsonntag in den Felsen der Rosa begegnet war und seinen Konfirmandenhut vor ihr gezogen hatte. Und doch war er seither einige hundert Jährchen älter geworden, hatte Musik und Philosophie getrieben und satt gekriegt, hatte im Stahlhelm Elsässer gesoffen und mit biederen Gelehrten über Krishna disputiert, hatte Erika und Maria geliebt, war Herminens Freund geworden, hatte Automobile abgeschossen und mit der glatten Chinesin geschlafen, hatte Goethe und Mozart angetroffen und verschiedene Löcher in das Netz der Zeit und der Scheinwirklichkeit gerissen, in dem er noch gefangen war. Hatte er auch seine hübschen Schachfiguren wieder verloren, so hat er doch ein braves Messer in der Tasche. Vorwärts, alter Harry, alter müder Kerl. Pfui Teufel, wie schmeckte das Leben bitter. Ich spuckte den Harry im Spiegel an. Ich trat mit dem Fuß gegen ihn und trat ihn in Scherben. Langsam ging ich durch den hallenden Gang. Aufmerksam betrachtete ich die Türen, die so viel Hübsches versprochen hatten. An keiner mehr stand eine Inschrift. Langsam schritt ich alle die 100 Türen des magischen Theaters ab. War ich nicht heute an einem Maskenball gewesen? 100 Jahre waren seither vergangen. Bald wird es keine Jahre mehr geben. Etwas war noch zu tun. Hermine wartete noch. Eine sonderbare Hochzeit würde das sein. In einer trüben Welle schwamm ich dahin, trüb gezogen, Sklave, Steppenwolf, pfui Teufel. An der letzten Tür blieb ich stehen. Dorthin hatte die trübe Welle mich gezogen. O Rosa, o ferne Jugend, o Goethe und Mozart. Ich öffnete. Was ich hinter der Tür fand, war ein einfaches und schönes Bild. Auf Teppichen am Boden fand ich zwei nackte Menschen liegen. Die schöne Hermine und den schönen Pablo. Seite an Seite, tief schlafend, tief erschöpft vom Liebesspiel, das so unersättlich scheint und doch so schnell satt macht. Schöne, schöne Menschen, herrliche Bilder, wundervolle Körper. Und Herminens linker Brust war ein frisches, rundes Mal, dunkel unterlaufen. Ein Liebesbiss von Pablos schönen, schimmernden Zähnen. Dort, wo das Mal war, stieß ich mein Messer hinein, solang die Klinge war. Blut lief über Herminens weiße, zarte Haut. Dies Blut hätte ich weggeküsst, wenn alles etwas anders gewesen, etwas anders gegangen wäre. Nun tat ich es nicht. Ich sah nur zu, wie das Blut lief, und sah ihre Augen sich eine kleine Weile öffnen, schmerzvoll, tief verwundert. Warum ist sie verwundert, dachte ich. Dann dachte ich daran, dass ihr die Augen zudrücken müsse, aber sie schlossen sich von selbst wieder. Es war getan. Sie drehte sich nur ein wenig auf die Seite, von der Achselhülle zur Brust sah ich einen feinen, zarten Schatten spielen. Der wollte mich an irgendetwas erinnern. Vergessen. Dann lag sie still. Lange sah ich sie an. Endlich schauerte ich, wie erwachend, auf und wollte gehen. Da sah ich Pablo sich dehnen, sah ihn die Augen öffnen und die Glieder recken, sah ihn sich über die schöne Tote beugen und lächeln. Nie wird dieser Kerl ernsthaft werden, dachte ich. Alles bringt ihn zum Lächeln. Behutsam schlug Pablo eine Ecke des Teppichs um und deckte Hermine zu bis zur Brust. dass die Wunde nicht mehr zu sehen war, und ging dann unhörbar aus der Loge. Wo ging er hin? Ließen alle mich allein? Ich blieb allein mit der halb verhüllten Toten, die ich liebt und beneidete. Über ihre bleiche Stirn hing die Knabenlocke herab. Der Mund strahlte rot aus dem ganz erblassten Gesicht und war ein wenig geöffnet. Ihr Haar duftete zart und ließ das kleine, reich geformte Ohr halb durchschimmern. Nun war ihr Wunsch erfüllt. Noch ehe sie ganz mein geworden war, hatte ich meine Geliebte getötet. Ich hatte das Unausdenkliche getan. Und nun kniete ich und starrte und wusste nicht, was diese Tat bedeute. Wusste nicht einmal, ob sie gut und richtig gewesen sei oder das Gegenteil. Was würde der kluge Schachspieler, was würde Pablo zu ihr sagen? Ich wusste nichts, ich konnte nicht denken. Immer röter glühte der gemalte Mund aus dem erlöschenden Gesicht. So war mein ganzes Leben gewesen, so war mein bisschen Glück und Liebe gewesen, wie dieser Starrmund ein wenig rot auf ein Totengesicht gemalt. Und von dem toten Gesicht, den toten weißen Schultern, den toten weißen Armen, hauchte langsam schleichend ein Schauder aus. Eine winterliche Öde und Einsamkeit, eine langsam, langsam wachsende Kälte, in der mir Hände und Lippen zu erstarren begannen. Hatte ich die Sonne ausgelöscht? Hatte ich das Herz alles Lebens getötet? Brach die Todeskälte des Weltraums herein? Schaudernd starrte ich auf die steingewordene Stirn, auf die starre Locke, auf den bleichkühlen Schimmer der Ohrmuschel. Die Kälte, die von ihnen ausströmte, war tödlich und war dennoch schön. Sie klang, sie schwang wunderbar. Sie war Musik. Hatte ich nicht einst in einer früheren Zeit schon einmal diesen Schauder gefühlt, der zugleich etwas wie Glück war? Hatte ich nicht schon einmal diese Musik vernommen? Ja, bei Mozart, bei den Unsterblichen. Verse kamen mir in den Sinn, die ich einst in einer früheren Zeit irgendwo gefunden hatte. Wir dagegen haben uns gefunden in des Äthers Stern durchglänztem Eis, kennen keine Tage, keine Stunden, sind nicht Mann noch Weib, nicht Jung noch Greis. Kühl und wandellos ist unser ewiges Sein, kühl und sternhell unser ewiges Lachen. Da ging die Logentür auf und herein kam, erst beim zweiten Blick von mir erkannt, Mozart, ohne Zopf, ohne Kniehosen und Schnallenschuhe, modern gekleidet. Dicht neben mir setzte er sich hin, beinahe hätte ich ihn berührt und zurückgehalten, dass er sich nicht an dem Blut beschmutze, das aus Herminens Brust an den Boden geronnen war. Er setzte sich und beschäftigte sich eingehend mit einigen kleinen Apparaten und Instrumenten, welche da herumstanden. Er hatte es damit sehr wichtig, rückte und schraubte an dem Zeug herum, und ich blickte mit Bewunderung auf seine geschickten, flinken Finger, die ich so gern einmal hätte Klavier spielen sehen. Gedankenvoll sah ich ihm zu, oder eigentlich nicht gedankenvoll, sondern träumerisch, und in den Anblick seiner schönen, klugen Hände verloren, vom Gefühl seiner Nähe erwärmt und auch etwas beängstigt. Was er da eigentlich treibe, was er da zu schrauben und zu hantieren habe, darauf achtete ich gar nicht. Es war aber ein Radioapparat, den er da aufgestellt hatte und in Gang brachte. Und jetzt schaltete er den Lautsprecher ein und sagte, man hört München, das Concerto Grosso in F-Dur von Händel. In der Tat spuckte zu meinem unbeschreiblichen Erstaunen und Entsetzen der teuflische Blechtrichter nun alsbald jene Mischung von Bronchialschleim und zerkautem Gummi aus, welchen die Besitzer von Grammophonen und Abonnenten des Radios übereingekommen sind, Musik zu nennen. Und hinter dem trüben Geschleim und Gekrächze war wahrhaftig wie hinter dicker Schmutzkruste ein altes köstliches Bild, die edle Struktur dieser göttlichen Musik zu erkennen. Der königliche Aufbau, der kühle, weite Atem, der satte, breite Streicherklang. »Mein Gott«, rief ich entsetzt, »was tun Sie, Mozart? Ist es Ihr Ernst, dass Sie sich und mir diese Schweinerei antun? Dass Sie diesen scheußlichen Apparat auf uns loslassen, den Triumph unserer Zeit?« Ihre letzte siegreiche Waffe im Vernichtungskampf gegen die Kunst? Muss das sein, Mozart? Oh, wie lachte da der unheimliche Mann, wie lachte er kalt und geisterhaft, lautlos und doch alles durch sein Lachen zertrümmernd. Mit innigem Vergnügen sah er meinen Qualen zu, drehte an den verfluchten Schrauben, rückte am Blechtrichter. Lachend ließ er die entstellte, entseelte und vergiftete Musik weiter in den Raum sickern. Lachend gab er mir Antwort. »Bitte kein Pathos, Herr Nachbar. Haben Sie übrigens das Ritardando da beachtet? Ein Einfall, hm?« »Ja, und nun lassen Sie einmal, Sie ungeduldiger Mensch, den Gedanken dieses Ritardando in sich hinein. Hören Sie die Bässe? Sie schreiten wie Götter und lassen diesen Einfall des alten Händel Ihr unruhiges Herz durchdringen und beruhigen. Hören Sie einmal, Sie Männlein, ohne Pathos und ohne Spott, hinter dem in der Tat hoffnungslos idiotischen Schleier dieses lächerlichen Apparates die ferne Gestalt dieser Göttermusik vorüberwandeln. Merken Sie auf, es lässt sich etwas dabei lernen.« Achten Sie darauf, wie diese irrsinnige Schallröhre scheinbar das Dümmste, Unnützeste und Verbotenste von der Welt tut und eine irgendwo gespielte Musik, wahllos, dumm und roh, dazu jämmerlich entstellt, in einen fremden, nicht zu ihr gehörigen Raum hineinschmeißt. Und wie sie dennoch den Urgeist dieser Musik nicht zerstören kann, sondern an ihr nur ihre eigene ratlose Technik und geistlose Betriebmacherei erweisen muss. Hören Sie gut zu, Männlein, es tut Ihnen Not. Also Ohren auf. So, nun hören Sie ja nicht bloß einen durch das Radio vergewaltigten Händel, der dennoch auch in dieser scheußlichsten Erscheinungsform noch göttlich ist. Sie hören und sehen, wert ist dazu gleich, ein vortreffliches Gleichnis alles Lebens. Wenn Sie dem Radio zuhören, so hören und sehen Sie den Urkampf zwischen Idee und Erscheinung, zwischen Ewigkeit und Zeit, zwischen Göttlichem und Menschlichem. Gerade so, mein Lieber, wie das Radio, die herrlichste Musik der Welt, 10 Minuten lang wahllos in die unmöglichsten Räume wirft, in bürgerliche Salons und in Dachkammern, zwischen schwatzende, fressende, gähnende, schlafende Abonnenten hinein, so wie er diese Musik ihrer sinnlichen Schönheit beraubt, sie verdirbt, verkratzt und verschleimt und dennoch ihren Geist nicht ganz umbringen kann. Gerade so schmeißt das Leben, die sogenannte Wirklichkeit, mit dem herrlichen Bilderspiel der Welt um sich. Lässt auf Händel einen Vortrag über die Technik der Bilanzverschleierung in mittleren industriellen Betrieben folgen, macht aus zauberhaften Orchesterklängen einen unappetitlichen Töneschleim, schiebt seine Technik, seine Betriebsamkeit, seine wüste Notdurft und Eitelkeit überall zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen Orchester und Ohr. Das ganze Leben ist so, mein Kleiner, und wir müssen es so sein lassen. Und wenn wir keine Esel sind, lachen wir dazu. Leuten von ihrer Art steht es durchaus nicht zu, am Radio oder am Leben Kritik zu üben. Lernen Sie lieber erst zuhören. Lernen Sie ernst nehmen, was des Ernstnehmens wert ist, und lachen über das andere. Oder haben Sie selber es denn etwa besser gemacht? Edler, klüger, geschmackvoller? Oh nein, Monsieur Harry, das haben Sie nicht. Sie haben aus Ihrem Leben eine scheußliche Krankengeschichte gemacht, aus Ihrer Begabung ein Unglück, und Sie haben, wie ich sehe, da ein so hübsches, ein so entzückendes junges Mädchen zu nichts anderem zu brauchen gewusst, als dass Sie ihm ein Messer in den Leib gestochen und es kaputt gemacht haben. Halten Sie denn das für richtig? »Richtig, oh nein«, rief ich verzweifelt, »mein Gott, alles ist ja so falsch, so höllisch dumm und schlecht. Ich bin ein Vieh, Mozart, ein dummes, böses Vieh, krank und verdorben, da haben Sie 1000-mal recht. Aber was dieses Mädchen betrifft, sie hat es selbst so gewollt. Ich habe nur ihren eigenen Wunsch erfüllt.« Mozart lachte lautlos, hatte nun aber doch die große Güte, das Radio abzustellen. Meine Verteidigung klang mir selbst, der ich eben noch treuherzig an sie geglaubt hatte, unversehens recht töricht. Als einst Hermine, so erinnerte ich mich plötzlich, über Zeit und Ewigkeit gesprochen hatte, da war ich sofort bereit gewesen, ihre Gedanken wie ein Spiegelbild meiner eigenen Gedanken anzusehen. Dass aber der Gedanke, sich von mir töten zu lassen, Herminens eigenster Einfall und Wunsch und von mir nicht im Mindesten beeinflusst sei, hatte ich als selbstverständlich angenommen. Aber warum hatte ich damals diesen so schrecklichen und so befremdlichen Gedanken nicht bloß angenommen und geglaubt, sondern sogar im Voraus erraten? Vielleicht doch, weil es mein eigener war? Und warum hatte ich Hermine gerade in dem Augenblick umgebracht, wo ich sie nackt in den Armen eines anderen fand? Allwissend und voll Spott klang Mozarts lautloses Lachen. »Harry«, sagte er, »Sie sind ein Spaßvogel. Sollte wirklich diese schöne Mädchen von Ihnen nichts anderes zu wünschen gehabt haben als einen Messerstich? Machen Sie das einem anderen weiß. Na, wenigstens haben Sie brav zugestochen. Das arme Kind ist mausetot. Es wäre nun vielleicht an der Zeit, dass Sie sich die Folgen Ihrer Galanterie gegen diese Dame klar machten. Oder sollten Sie sich um die Folgen drücken wollen?« »Nein«, schrie ich, »verstehen Sie denn gar nicht? Ich mich um die Folgen drücken? Ich begehre ja nichts anderes als zu büßen, zu büßen, zu büßen, den Kopf unter das Beil zu legen und mich strafen und vernichten zu lassen.« Unerträglich spöttisch sah Mozart mich an. »Wie pathetisch Sie immer sind. Aber Sie werden schon noch Humor lernen, Harry. Humor ist immer Galgenhumor. Und nötigenfalls lernen Sie ihn eben am Galgen. Sind Sie dazu bereit? Ja, gut. Dann gehen Sie zum Staatsanwalt und lassen Sie den ganzen humorlosen Apparat der Gerichtsmenschen über sich ergehen, bis zum kühlen Kopf abhacken, in früher Morgenstunde im Gefängnis. Sie sind also bereit dazu?« Eine Inschrift blitzte plötzlich vor mir auf. »Harrys Hinrichtung«. Und ich nickte dazu mein Einverständnis. Ein kahler Hof zwischen vier Mauern mit kleinen vergitterten Fenstern, ein sauber hergerichtetes Fallbeil, ein Dutzend Herren in Talaren und Gehröcken, und inmitten stand ich, fröstelnd in einer grauen Frühmorgenluft, das Herz zusammengezogen von jammervoller Bangigkeit, aber bereit und einverstanden. Auf Befehl trat ich vor, auf Befehl kniete ich nieder. Der Staatsanwalt nahm seine Mütze ab und räusperte sich, auch alle anderen Herren räusperten sich. Er hielt ein feierliches Papier vor sich entfaltet, daraus las er vor: »Meine Herren, vor Ihnen steht Harry Haller, angeklagt und schuldig befunden des mutwilligen Missbrauchs unseres magischen Theaters. Haller hat nicht nur die hohe Kunst beleidigt, indem er unseren schönen Bildersaal mit der sogenannten Wirklichkeit verwechselte, sein gespiegeltes Mädchen mit einem gespiegelten Messer totgestochen hat. Er hat sich außerdem unseres Theaters humorloserweise als einer Selbstmordmechanik zu bedienen die Absicht gezeigt. Wir verurteilen infolgedessen den Haller zur Strafe des ewigen Lebens und zum 12-stündigen Entzug der Eintrittsbewilligung in unser Theater. Auch kann dem Angeklagten die Strafe einmaligen Ausgelachtwerdens nicht erlassen werden. Meine Herren, stimmen Sie an. 1, 2, 3. Und auf 3 stimmten sämtliche Anwesende mit tadellosem Einsatz ein Gelächter an. Ein Gelächter im höheren Chor. Ein furchtbares, für Menschen kaum erträgliches Gelächter des Jenseits. Als ich wieder zu mir kam, saß Mozart neben mir wie zuvor, klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Sie haben Ihr Urteil gehört? Sie werden sich also daran gewöhnen müssen, der Radiomusik des Lebens weiter zuzuhören. Es wird Ihnen gut tun. Sie sind ungewöhnlich schwach begabt, lieber dummer Kerl, aber so allmählich werden Sie nun doch begriffen haben, was von Ihnen verlangt wird. Sie sollen lachen lernen, das wird von Ihnen verlangt. Sie sollen den Humor des Lebens, den Galgenhumor dieses Lebens erfassen. Und natürlich sind Sie zu allem in der Welt bereit, nur nicht zu dem, was von Ihnen verlangt wird. Sie sind bereit, Mädchen totzustechen, Sie sind bereit, sich feierlich hinrichten zu lassen, Sie wären gewiss auch bereit, 100 Jahre lang sich zu kasteien und zu geißeln, oder nicht?« »Oh ja, von Herzen bereit«, rief ich in meinem Elend. »Natürlich, für jede dumm und humorlose Veranstaltung sind Sie zu haben, Sie großzügiger Herr, für alles, was pathetisch und witzlos ist. Nun, ich bin aber dafür nicht zu haben. Ich gebe Ihnen für Ihre ganze romantische Buße keinen Groschen. Sie wollen hingerichtet werden, Sie wollen den Kopf abgehackt kriegen, Sie Berserker. Für dieses blöde Ideal würden Sie noch 10 Totschläge begehen. Sie wollen sterben, Sie Feigling, aber nicht leben. Zum Teufel, aber leben sollen Sie ja gerade. Es geschehe Ihnen recht, wenn Sie zur schwersten Strafe verurteilt würden.« »Oh, und was für eine Strafe wäre das? Wir könnten zum Beispiel das Mädchen wieder lebendig machen und Sie mit ihr verheiraten.« »Nein, dazu wäre ich nicht bereit. Es gäbe ein Unglück.« »Als ob es nicht schon genug Unglück wäre, was Sie angerichtet haben. Aber mit der Pathetik und den Totschlägen soll es jetzt ein Ende haben. Nehmen Sie endlich Vernunft an. Sie sollen leben und Sie sollen das Lachen lernen. Sie sollen die verfluchte Radiomusik des Lebens anhören lernen, sollen den Geist hinter ihr verehren, sollen über den Klimbim in ihr lachen lernen. Fertig. Mehr wird von Ihnen nicht verlangt. Leise hinter zusammengebissenen Zähnen hervor, fragte ich, »und wenn ich mich weigere und wenn ich Ihnen, Herr Mozart, das Recht abspreche, über den Steppenwolf zu verfügen und in sein Schicksal einzugreifen?« »Dann«, sagte Mozart friedlich, »würde ich dir vorschlagen, noch eine von meinen hübschen Zigaretten zu rauchen.« Und indes er es sagte und eine Zigarette aus der Westentasche zauberte, die er mir anbot, war er plötzlich nicht Mozart mehr, sondern blickte warm aus dunklen Exotenaugen und war mein Freund Pablo und glich auch wie ein Zwillingsbruder dem Mann, der mich das Schachspiel mit den Figürchen gelehrt hatte. »Pablo«, rief ich aufzuckend, »Pablo, wo sind wir?« Pablo gab mir die Zigarette und Feuer dazu. »Wir sind«, lächelte er, »in meinem magischen Theater. Und falls du den Tango lernen oder General werden oder dich mit Alexander dem Großen unterhalten willst, so steht das alles nächstes Mal zu deiner Verfügung. Aber ich muss sagen, Harry, du hast mich ein wenig enttäuscht. Du hast dich da arg vergessen. Du hast den Humor meines kleinen Theaters durchbrochen und eine Schweinerei angerichtet. Du hast mit Messern gestochen und unsere hübsche Bilderwelt mit Wirklichkeitsflecken besudelt. Das war nicht hübsch von dir. Hoffentlich hast du es wenigstens aus Eifersucht getan, als du Hermine und mich da liegen sahst. Mit dieser Figur hast du leider nicht umzugehen verstanden. Ich glaubte, du habest das Spiel besser gelernt. Nun, es lässt sich korrigieren.« Er nahm Hermine, die in seinen Fingern alsbald zum Spielfigürchen verzwergte, und steckte sie in eben jene Westentasche, aus der er vorher die Zigarette genommen hatte. Angenehm duftete der süße, schwere Rauch. Ich fühlte mich ausgehöhlt und bereit, ein Jahr lang zu schlafen. Oh, ich begriff alles, begriff Pablo, begriff Mozart, hörte irgendwo hinter mir sein furchtbares Lachen, wusste alle 100.000 Figuren des Lebensspiels in meiner Tasche, ahnte erschüttert den Sinn, war gewillt, das Spiel nochmals zu beginnen, seine Qualen nochmals zu kosten, vor seinem Unsinn nochmals zu schaudern, die Hölle meines Innern nochmals und noch oft zu durchwandern. Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo wartete auf mich. Mozart wartete auf mich.